Упражнение 8, страница 152. G. Können Sie alles ins Russische übersetzen? Ja, ich kann alles ins Russische übersetzen. Können Sie unterwegs ein Buch lesen? Können Sie einen Brief auf Deutsch schreiben? Können Sie die Frage wiederholen?